Kundgabe 5854. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.01.1954. Erwerben des geistigen Reiches auf Erden. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber es ist nur zu erwerben in dieser Welt. Denn wollet ihr Kinder Gottes werden, wollet ihr das Erbe eures Vaters antreten können, also mit mir herrschen und regieren in meinem Reich, so müsset ihr euch in dieser Welt das Anrecht erwerben. Denn vorerst seid ihr meine Geschöpfe, die sich die Kindschaft noch erringen müssen. Nicht die Erde ist das Reich, das ihr auf ewig in Besitz nehmen sollet, sondern mein Reich ist die geistige Welt, die von meinem Liebelicht durchstrahlt wird, die Seligkeiten bietet ohne Zahl und die eure wahre Heimat ist. Dass ihr auf dieser Erde euch das Recht erwerben müsset, ewig dieses mein Lichtreich zu bewohnen, ist Folge davon, dass ihr einst dieses mein Reich freiwillig verlassen habt und es euch daher nur zurückgegeben werden kann, wenn ihr euch in einer Willensprobe bewähret. Und diese Willensprobe muss auf Erden zurückgelegt werden, inmitten von Versuchungen aller Art, inmitten eines Reiches, das zu überwinden eure Aufgabe ist, das ihr aber niemals zum Ziel aller eurer Wünsche und Bestrebungen machen dürfet, ansonsten ihr euch das Anrecht auf mein Reich wieder verscherzet und noch lange gefesselt bleibt von dem Herrn dieser Welt, deren Schöpfungen alle Träger des ihm noch gehörenden Geistigen sind. Es ist seine Welt, wenngleich er über keine irdische Schöpfung Macht hat. Doch alle Schöpfungen sind Hüllen des von mir einst abgefallenen Geistigen, dem ich wieder es ermöglichen will, frei zu werden und dereinst in das geistige Reich einzugehen. Doch ihr Menschen auf der Erde sollet Höheres anstreben. Ihr sollet die Erde wohl als eine Schulungsstation durchwandeln, doch mit dem Erfolg der Reife für mein Reich, das euch dann unsagbar beglücken wird. Solange ihr ohne Erkenntnis seid über eure eigentliche Erdenaufgabe, mag euch die irdische Welt wohl begehrenswert sein. Doch ihr werdet immer wieder darauf hingewiesen, dass ihr eine Aufgabe zu erfüllen habt auf Erden. Merket ihr nun auf, dann werdet ihr auch sicher zur Erkenntnis gelangen. Und wollet ihr dann das Rechte tun, wollet ihr den Willen dessen erfüllen, der euch das Leben gab, dann werdet ihr auch mein Reich anstreben und die irdische Welt überwinden. Denn es kostet eine Überwindung all eurer irdischen Begehren. Es ist ein Kampf, den ihr gegen euch selbst führen müsset. Und mein Reich ist nur mit Gewalt an sich zu reißen. Mein Reich soll erworben werden, also muss etwas dagegen eingetauscht werden. Es muss etwas hingegeben werden, was dieser Welt angehört. Die Seele muss sich freiwillig davon trennen, um dann etwas weit Köstlicheres in Empfang zu nehmen. Geistige Güter, die ihren Eingang in mein Reich sichern und für die Seele einen unschätzbaren Reichtum bedeuten. Dennoch stelle ich nicht zu große Anforderungen an euch. Und jedem Einzelnen ist es möglich, Anwärter meines Reiches zu werden, das nicht von dieser Welt ist. Denn ich helfe euch, so wie ihr nur ernstlich wollet, dass ihr meine Kinder werdet. Ich helfe euch, weil ich euch liebe und will, dass ihr alle selig werdet und weil nur mein Reich euch diese Seligkeiten schenken kann. Ich helfe euch, weil ich will, dass ihr als meine Kinder heimkehret in euer Vaterhaus und mit mir vereint nun wirken könnet in Seligkeit. Amen.